Alles Gute bringt der Zufall und alles Schlechte bringst du selbst. Du bist alt genug zu wissen, dass der Mittelweg hier fällt. In endlos tiefen, tiefen Seen, gefüllt mit schlechten Ideen, zwischen Wut und falschem Stolz, zwischen Herz aus einem Holz, in den Tiefen deiner selbst, lässt du manches liegen, schmiedest einen falschen Plan, kommst raus aus deinem Schneckenhaus, zwischen Wut und falschem Stolz, zwischen Herz aus seinem Holz. Alles Gute bringt der Zufall und alles Schlechte bringst du selbst. Du bist alt genug zu wissen, dass der Weg hier fehlt. Noch einmal traurig, traurig winken und dann im Mittelmeister trinken. In endlos tiefen, tiefen Seen, gefüllt mit schlechten Ideen, zwischen Wut und falschem Stolz, zwischen Herz aus seinem Holz, zwischen dreckigem Geschirr, auf verblichenem Papier, schreibst du auf, was du noch weißt, bevor es dich nach unten reißt, aus deinem sicheren Schneckenhaus kommst du ganz selten raus.